Gregs Tagebuch. Von Idioten umzingelt. Von Jeff Kinney. Das Hörspiel zum Kinofilm. Meine Memoiren. Okay, zuerst mal will ich hier was klarstellen, bevor es weitergeht. Das hier sind meine Memoiren und kein Tagebuch. Ich habe das nur deswegen hier reingeschrieben, weil ich später, wenn ich mal reich und berühmt werde, was Besseres zu tun haben werde, als den ganzen Tag nur auf blöde Fragen zu antworten. Gregory, erzählen Sie was aus Ihrer Kindheit. Waren Sie schon immer so genial und gut aussehend? Mom hatte mir das Ding geschenkt, damit ich meine Gefühle am ersten Schultag aufschreiben konnte. Ich dachte natürlich, ich käme schon zurecht. Aber ich machte mir um meinen besten Freund Rupert Jefferson Sorgen. Er war auf keinen Fall reif für die Junior High. Arschbombe! Er benahm sich immer noch wie ein Kleinkind. Es war ein Albtraum, mit ihm im Einkaufszentrum ins Bällebad zu gehen. Ich will ein Hündchen, ein Kätzchen, ein Kaugummiautomaten. Irgendwie hatte er noch nicht so einen richtigen Plan fürs Größerwerden parat. Egal, hier ging's ja um mich und nicht um Rupert. Ich dachte damals schon, dass mein Leben bestimmt mal verfilmt wird. Aber jetzt mal echt. Wer hätte einen Film über einen Jungen sehen wollen, der in der Junior High School von einem Haufen Idioten umzingelt war? Und einen großen Bruder hatte, der einen fertig machte. Tage nicht geduscht. Riech mal, lecker. Lass mich los, Roderick. Komm schon, ich mach doch nur Spaß, okay? Gut, oder nicht? Hör mal, Mom hat mich gebeten, dir ein paar Tipps zu geben für die Schule. Ist ganz easy. Rede mit keinem. Sieh keinen an. Lauf bloß nicht rum. Setz dich nirgendwo hin. Melde dich nicht. Geh nicht aufs Klo, egal was passiert. Fall nicht auf. Nimm nicht den falschen Schrank. Tu nichts. Ach, wem erzähle ich das? Du bist sowieso bald tot oder musst zu Hause unterrichtet werden. Und lass dich nicht mit Rupert blicken. Und einen kleinen Bruder, der morgens am Frühstückstisch neben einem auf seinem Töpfchen saß. Manny, hör auf damit! Mom! Danke für die Eier, Mom! Frank! Greg! Ich finde es eklig und unwürdig, dass ich frühstücken muss, während er neben mir auf dem Töpfchen sitzt. Aber es ist deine Schuld, dass er noch nicht aufs Klo geht. Guck nicht rein, Manny. Das Klo-Monster mag's nicht, wenn man es anstarrt. Oh Mann, ich hab doch nur Spaß gemacht. Okay, gib ihm ein Entschuldigungsküsschen. Und dann ist Abmarsch. Am ersten Schultag kommt man nicht zu spät.